1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 5050. So, liebe Leute, Freitag Nacht und wir sind zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitag Nacht, freie Themennacht. Ihr könnt also sehr gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und meine erste Anruferin heute Nacht heißt Gabi, und Gabi ist 46 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Gabi, schön, dass du da bist. Ich habe ein sehr trauriges Thema. Um was geht's? Ich habe gestern erfahren, dass mein Vater Lungenkrebs hat. Und mein Vater weiß davon nichts. Der Vater weiß davon nichts? Nein. Wer hat es dir gesagt? Ich habe immer wieder versucht, die Ärztin zu kriegen. Da habe ich einen Termin bei der Ärztin gemacht. Mhm. Und dann hatte ich gestern Nachmittag um 14 Uhr den Termin. Und da wollte ich ganz genau wissen, was mit meinem Vater ist. Weil er hatte Wasser in der Lunge und das musste dann weg. Mhm. Und dann hat die Ärztin mir erzählt, dass er in diesem Wasser Zellen gehabt hat. Krebszellen. Und dann hat man am Dienstag eine Bronchoskopie gemacht. Hat man aber wohl nichts gesehen. Und dann hat man Mittwoch mit Kontrastmittel CT gemacht. Mhm. Und da hat man dann den Tumor entdeckt. Mhm. Den konnte man vorher nicht entdecken, weil er eine Drainage hatte, weil er immer wieder Wasser in der Lunge hatte. Mhm. Wie hat die Ärztin oder die Ärzte den Krankheitsstand beurteilt? Haben die gesagt, dass es schon sehr schlimm ist? Haben die gesagt? Sie hat mir darüber gar nichts gesagt. Ich habe mir nichts darüber gesagt. Die hat es eben nur gesagt, dass er Krebs hat. Wie lange dauerte das Gespräch? Viertelstunde. Mhm. Da ging es auch nur um die Medikationen und sowas alle. Ging es auch darum, was jetzt zu tun ist? Ja, er soll ja jetzt am Dienstag in eine Spezialklinik. Aber er weiß gar nicht, warum. Mhm. Sie haben ihm nur wohl gesagt, er hätte wohl in der Probe, die sie da genommen hatten, Zellen. Mhm. Und das sind untypische Zellen, aber dass er Krebs hat, haben sie ihm nicht gesagt. Und er mergelt immer mehr ab, wird immer dünner. Die Ärztin hat noch gesagt, das Gesicht, die Farbe war schon sehr komisch gewesen, konnte gar nicht beschreiben, wie die Farbe ausgesehen hat. Mhm. Ja. Er soll in eine Spezialklinik, und was soll da gemacht werden? Da soll ein Schnitt in den Brustkorb gemacht werden und dann soll wohl sowas wie eine Biopsie oder so gemacht werden. Also, das weiß ich auch nicht. Also man weiß noch gar nicht viel. Man forscht noch oder will herausbekommen, wahrscheinlich was für ein Krebs es ist, wie weit er fortgeschritten ist und so weiter. Das weiß man alles noch nicht genau. So hört sich das an. Ja. Mhm. Das ist so, dass mein Vater auch keine Therapie machen wollte. Da hat die Ärztin gesagt, das habe ich ihr gesagt, so mit Chemo, weil meine Mutter, haben sie einfach eine Chemo verpasst, die war auch schwer krebskrank. Mhm. Und das hätte bei meiner Mutter so oder so nichts gebracht. Die haben einen Block Chemo gemacht. Und obwohl die voller Krebs saß, die hätte so oder so nicht überlebt. Mhm. Gut, aber jetzt im Falle deines Vaters wissen wir ja nicht genau, wie die Sache gelagert ist. Na, so wie der aussieht, ist es... Naja gut, aber es gibt noch keine wirklichen, ganz endgültigen Unterlagen und Untersuchungen. Dazu geht er ja jetzt in diese Spezialklinik. Ja. Du sagst, er weiß davon noch gar nichts. Nein, ich war ja nachdem ich bei der Ärztin raus war, da war ich noch im Flur. Ich wusste nicht, ob ich reingehen soll. Mhm. Ich bin dann trotzdem zu meinem Vater, habe aber so... Konnte ich nichts sagen. Und ich wollte morgen da jetzt wieder hin. Nun wird er doch bestimmt fragen. Du hast mit der Ärztin gesprochen. Was hat sie gesagt? Ja, er hat mich ja gefragt. Aber ich habe ihm nichts gesagt. Hm. Ich konnte nicht. Das war so ein Schock. Das hat mir den Boden und den Füßen weggenommen. Vor allen Dingen, weil meine Mutter ja auch schon an Krebs gestorben ist. Wenn mein Vater stirbt, habe ich niemanden mehr. Ich bin völlig alleine. Hm. Du bist nicht verheiratet? Nein. Ich habe keine Beziehung, noch nie gehabt. Und keine Kinder? Auch keine Kinder, gar nicht. Also sind die Eltern und der Vater ein sehr wichtiger Bezugspunkt für dich? Meine Mutter nicht, aber mein Vater. Der Vater? Ja. Mhm. Wie lange ist denn dein Vater eigentlich schon erkrankt? An Krebs? Naja, Krebs wissen wir ja noch nicht genau. Überhaupt, wie lange geht mein es ihm Vater nicht so gut? Also seit den Herzoperationen in Oktober 2011, 10, wo der ein Herzen operiert hatte, schwere Herzoperation, 3 Bypässe, 2 Neuherzklappen und Schrittmacher. Und danach ging es nur noch bergab. Depression, Wohnungsverwahrlosung. Ach so. Ja, und dann sollte er zum Psychiater, ist er nicht gegangen. Und ich habe versucht, dann, als er letztes Jahr dann zusammengebrochen ist, bei sich in der Wohnung, das hat mir voll einen Schock verpasst. Und Wie weit wohnt ihr auseinander? Ich bin hier jetzt letztes Jahr, obwohl ich selber schwer krank bin, hierher gezogen, im dritten Stock, obwohl ich gar nicht hier hätte wohnen dürfen. Ja, wie weit wohnt er jetzt auseinander? In einem? In einem Haus im Familienhaus. Ich wohne oben und er wohnt oben. Ach so. Und wie kommt es dann zur Verwahrlosung der Wohnung? Du bist doch da. Ja, ich habe aber vorher noch woanders gewohnt. Ich bin jetzt erst letztes Jahr hierher gezogen. Und seitdem hat sich das wieder geregelt, das Ganze? Ich hatte die Wohnung dann einigermaßen, es war mir auch so viel wie möglich sauber gemacht und habe eigentlich gehofft, dass es besser wird, aber dann fing es wieder an, dass er die Wohnung verwahrlosen ließ. Im Krankenhaus letztes Jahr, als er da zusammengeklappt ist, hat er sich nicht mehr gewaschen, kein Schlafanzug umgezogen, gar nichts. Und die haben nicht mal was im Krankenhaus unternommen. Ich habe gerade daraus gehört, dass dein Verhältnis zu deinem Vater gut ist. Ich habe Verlustängste. Ich habe sonst niemanden mehr. Wenn der stirbt, dann bin ich völlig alleine. Ja. Ich habe keine Freunde, gar nicht. Ja. Nun wollen wir erstmal uns Gedanken machen über den Vater. Über deinen Vater, wie wir da vorgehen sollen. Der hat ja auch noch andere Krankheiten. Der hat Leberzirrhose und der hat auch noch Niereninsuffizienz. Nein, jetzt ist die erste Frage, die wichtigste Frage ist, wenn du morgen zu ihm gehst. Ja. Wie sprichst du mit ihm? Was sagst du ihm? Sagst du ihm die Wahrheit? Er ist ja depressiv. Wie soll ich denen das denn beibringen? Ja, darüber müssen wir uns jetzt unterhalten, was du morgen sagst. Wie stark ist denn die Depression? Sehr stark. Sonst würde er nicht, der hat ja dann nachher die Medikamente nicht mehr genommen. Ja. Er wollte auch gar nicht mehr leben. Das heißt, er ist im Moment auch nicht in einer psychiatrischen Behandlung? Nein, der sollte ja letztes Jahr, aber der hat es ja verweigert. Ja. Aber da gibt es psychiatrische Medikamente. Von wem wurden die aufgeschrieben? Nein, er hat keine psychiatrischen Medikamente. Er kriegt nur eben Makromate gekriegt, jetzt kriegt er andere wegen dann eben diese Beta und dann eben die Entwässerungstabletten und sowas. Ne? Also es ist natürlich grundsätzlich immer die Frage, wie man mit so einer Nachricht umgeht. Erstmal weißt du ja, hast du ja gar noch nicht so richtige Fakten in der Hand. Du hast nur einmal mit der Ärztin heute gesprochen. Ja, die hat aber gesagt, dass Krebs ist. Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, in welchem Ausmaß, was für ein Krebs, wie weit fortgeschritten, was man tun kann und so weiter. Dafür soll er ja in die Spezialklinik gehen. Na, das Schlimme ist, die Seite, wo der Krebs hat, ist die Lunge eingefallen. Ja, die Grundfrage ist natürlich, was ist einem Patienten zuzumuten? Kann man ihm die Wahrheit sagen? Oder ist es vielleicht sogar klüger, in dem einen oder anderen Fall jemandem erstmal nicht die ganze Wahrheit zu sagen, um ihn psychisch stabil zu halten? Das ist die große Frage jetzt in dem Fall deines Vaters. In welcher Stimmung ist er denn zurzeit? Wirklich sehr depressiv und finster? Ja, der sitzt meiste Zeit dann nur auf dem Stuhl und ist gar nicht anwesend und so. Wie wäre es denn, wenn du die Ärzte, die ihn jetzt behandeln, wenn du vorschlägst, dass diese Ärzte einen Psychiater mit hinzuziehen. Ja, der ist ja morgen gar nicht da. Ist ja morgen Samstag. Naja gut, es gibt ja auch noch Montag. Ich habe ja, Montag wieder entlassen und soll Dienstag dann in eine Klinik, in eine Spezialklinik. Die wollen ihn ja nicht von dem Krankenhaus gleich ins andere Krankenhaus. Mhm. Der soll erst einen Tag zu Hause sein. Gut, dann frage ich dich mal nach deinem Gefühl, nach deiner Intuition. Hältst du es für klüger, ihm erstmal nicht die schlimme Wahrheit zu sagen, sondern einfach ihm zu erklären, pass mal auf, es ist, glaube ich, besser, in eine andere Klinik zu gehen oder in eine noch bessere Klinik zu gehen, um genau rauszukriegen, was du hast. Ja, das will er ja. Ja, hältst du das für klüger oder hältst du aufgrund der Kenntnis deines Vaters es für besser, ihm gleich die Wahrheit zu sagen? Nein, eigentlich finde ich das immer besser, die Wahrheit zu sagen. Ja, aber du widersprichst dich jetzt ein bisschen. Gerade ja, hast du gesagt, ich will ihm das zwar nicht sagen, aber... Ich kann den Mann ja nicht beurteilen. Wie gesagt, manchmal ist es auch durchaus okay, jemandem eine Weile nicht so die ganz knallharte Wahrheit zu sagen. Ja, aber was ist, wenn die denen dann in ein Krankenhaus die Wahrheit vom Kopf schmeißen? Ob man der jetzt die Wahrheit sagt und er kriegt dann in einer anderen Klinik dann das auch nochmal auf dem Butterbrot geschmiert? Ja, da musst du halt mit den Ärzten sprechen und dich abstimmen mit denen. Vielleicht wäre es in dem Fall gar nicht schlecht, dass du sagst, man hat etwas entdeckt, du musst ja nicht das Wort Krebs gleich benutzen. Und sagst, die schlagen vor, dass er in eine Spezialklinik geht, um genau herauszubekommen, was da los ist mit ihm. Na, ich verstehe auch nicht, warum die Ärztin ihm das nicht gesagt hat. Das verstehe ich nicht. Naja, ist ja vielleicht ganz gut, dass die das noch nicht gesagt haben. Ich weiß nicht, aber es ist auch keine Lösung, wenn er da, der muss doch merken, dass irgendwas nicht mit ihm stimmt. Gabi, du widersprichst dich jetzt. Auf der einen Seite sagst du, dass er so depressiv ist. Ja, ist und er ja. Und so, ich habe herausgehört, dass du meinst, dass er das nicht verkraftet. Verkraftet er nicht. Auch wenn er jetzt in der Klinik, wenn die dem ja, das gut, dann sagt man ihm das im Moment eben noch nicht so ganz knallhart. Man kann ja sagen, man hat da was entdeckt, was man nicht so richtig versteht, und man geht dafür in eine andere Klinik. Und dann sprichst du mit den Ärzten in der neuen Klinik genau ab, wie ihr beide vorgehen oder wie ihr zusammen vorgehen solltet. Am besten auch noch mit Hand in Hand mit einem Psychiater. Ja, das ist so, dann blockt er aber wieder ab. Das ist das Problem, der blockt er bei allen ab. Auch das mit der Wohnung entrümpeln und so weiter, ja, blockt er immer nur ab. Aber es geht ja darum, dass du dich mit den Ärzten erstmal verständigst, wie man da vorgehen soll. Mhm. Und wie es dann weitergeht, wird man dann sehen. Sprich mal in Ruhe morgen mit deinem Papa. Benutze mal vielleicht noch nicht das schlimme Wort Krebs, sondern man hat da was entdeckt, was man nicht so richtig einordnen kann. Und, ja, und deshalb geht man jetzt in die andere Klinik. Ja, das belastet mich aber jetzt, weil ich bin selber psychisch krank. Das ist das Problem. Ich bin selber körperlich krank, ich bin behindert und dann psychisch krank, und das belastet mich. Ich muss ja auch schon Psychopharmaka nehmen. Ich verstehe. Dann werden wir jetzt für den Fall, für deinen Fall, werden wir dich nochmal zurückrufen und in Ruhe im Hintergrund mit dir sprechen. Ja, liebe Gabi, das machen wir jetzt so. Du legst bitte auf und wir melden uns gleich. Ja, okay, besten Dank. Gerne, tschüss. 0800-220-5050, unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Hier ist Raze 21. Nein, Rase. Rase. Genau. Rase. Genau. Hallo, Domian. Hallo, Rase. Schon? Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Das ist völlig normal. Leg mal los, um was es geht. Ja, also ich rufe zum Thema vom Mittwoch an. Jung und zwischen den Kulturen hieß das, glaube ich. Ja. Ich bin Kurdin aus der Kurdistan-Region im Nordirak und ich lebe seit ca. 15 Jahren in Deutschland. Mhm. Das heißt also, ich wurde in meiner Heimat geboren, während des Golfkrieges war das. Ja. Und ich habe jetzt letztes Jahr mein Abitur gemacht hier in Deutschland und auch angefangen zu studieren. Und das Thema zwischen den Kulturen beschäftigt mich zurzeit auch persönlich sehr stark. Deswegen dachte ich mir auch, ich rufe mal an. Das ist gut. Ja. Inwiefern beschäftigt es sich? Beschäftigt es dich sehr? Ja. Du fühlst dich zwischen den Kulturen hängend, sitzend, hin und her gerissen. Ja. Genau. Also ich bin eigentlich die meiste Zeit unter deutschen Freunden aufgewachsen oder halt, wenn dann mit sehr integrierten Ausländern, wenn ich das jetzt so sagen darf. Mhm. Und ich habe mich eigentlich hier in Deutschland nie wirklich, also oder selten anders gefühlt, dadurch, dass halt auch meine Freunde mich schon lange kennen und über meine Situation familiär und auch schulisch halt Bescheid wussten. Mhm. Es gab immer nur schwierige Situationen, wenn ich mal zum Beispiel nicht so lange weg durfte oder nicht so oft weg durfte, aber sonst gab es nie Probleme. Nur jetzt, seitdem ich jetzt zum Beispiel neue Leute im Studium kennengelernt habe, muss ich mich halt immer wieder erklären, woher ich komme, wie das bei mir in der Familie ist. Dann kommt halt sehr oft zum Beispiel auch die Frage, ja, ich bin ja Muslimin. Ja. Dann kommt halt oft die Frage, ja, du bist ja nicht so wie die anderen. Oder? Und ich empfinde das immer dann als sehr schwierig zu beschreiben, wie das denn jetzt bei mir ist. Bin ich jetzt typisch deutsch oder typisch kurdisch? Was ist denn überhaupt? Oder typisch integriert? Oder? Ja. Aber weißt du, vielleicht ist das auch vielleicht musst du auch ein bisschen nachsichtig mit den anderen sein. Ja. Sagen wir mal so, wenn ich dich jetzt kennenlernen würde, so privat, und du würdest mir von deiner Geschichte erzählen, die ist ja eine ungewöhnliche Geschichte aus dem Nordirak, aus dem Bürgerkrieg, das ist ja eine krasse Vergangenheit, die deine Familie und die du hast. Ja. Und du bist Muslima, da würde ich dich auch ein bisschen fragen, so, wie ist denn das, wie fühlst du dich und wie stark bist du dem Islam verbunden, wie stark bist du noch in deiner alten Kultur mit der Familie? Ja. Findest du das diskriminierend, wenn man das fragt? Nein, ich finde es nicht diskriminierend. Es ist nur immer ganz schwierig, das irgendwie zu beschreiben. Also ich kann nur dann von meiner Familie erzählen oder von mir oder wie meine Ansicht zu bestimmten Themen ist, aber es ist halt so schade, dass man so an das Ganze rangeht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden kennenlerne, der Katholik ist, da frage ich auch nicht nach, aber du bist jetzt nicht so stark in deinem Glauben verwurzelt oder sowas. Ja, das ist für mich ja an sich ganz gleich. Ja. Es ist halt sehr traurig, dass man an das Ganze so... Vielleicht würde man, wenn ein Deutscher mit einer ähnlichen Vergangenheit im Irak leben würde, würde man von Seiten der Iraker ihn wahrscheinlich genauso fragen. Ja, das kann sein. Das kann schon sein. Was studierst du eigentlich? Jura. Jura. Genau. Ah ja. Aber ich denke mir, das hast du einmal dann erklärt und dann ist es gut, oder? Ja, an sich schon. Es ist aber dann zum Beispiel bei den Kurden dasselbe Problem, dass ich mich, also die hier leben, zum größten Teil auch, dass man sich auch bei denen erklären muss. Also ich bin die meiste Zeit mit deutschen Freunden gewesen. Die haben mich dann nach einer Zeit aufgenommen. Nur bei den Kurden muss man sich dann auch wieder erklären, warum bist du so lange weg oder wie kommt es, dass deine Eltern dies und jenes dir erlauben. Ach so. Und dann wird man auch so ein bisschen naserümpfend angeguckt, so, weil man ein bisschen mehr Freiheit hat oder... Verstehe. Ja. Das ist auch wieder so eine Sache, wo man sich auch bei denen wieder erklären muss. Und das heißt, ich finde mich da nirgendwo, ja, ich verstehe, hundertprozentig wieder. Ich verstehe. Du und deine Familie, ihr seid relativ fortschrittlich. Ich würde sagen, ja. Ja, und ja. Seid sehr assimiliert hier im Westen. Ja, ich finde, assimiliert hört sich immer so an, als wie wenn man auch seine Kultur aufgegeben hätte. So ist das nicht. Nur aus mancher Hinsicht. Ja, haben meine Eltern diese strengen Regeln einfach nicht. Mhm. Gut, lassen wir das Wort mal raus. Aber ja. Das bedeutet, dass du dann wiederum diskriminiert wirst, vielleicht von anderen Ausländern, von all den anderen Kurden, die noch traditioneller drauf sind. Ja, ja. Weil du oder deine Familie zu westlich und zu deutsch orientiert bist. Genau, also da kommt dann halt eben, das ist die Verdeutschte. Die Verdeutschte, gibt es das Wort? Ja, schon. Wie findest also du das denn? Ich habe das jetzt so nie zu mir also gesagt bekommen, aber es ist halt, wie sie dann mit einem umgehen. Ja. Wie reagierst du denn darauf, wenn jemand dir vorwirft, du bist eine Verdeutschte? Ja, also eigentlich gehe ich ganz locker damit um, weil ich nie in diesen Kreisen so stark verwurzelt war. Ich hatte nie eine feste kurdische Freundin, wenn dann nur durch... weiß ich, in der Schule vielleicht mal oder durch Bekannte von uns. Aber man kann nicht so ganz offen zu diesen Kurden zum Beispiel sein. Man kann ihnen nicht erzählen, was man mit deutschen Freundinnen zum Beispiel besprechen könnte, weil dann halt geredet wird oder das wird dann weiter erzählt. Und das ist immer ganz schwierig und das wird dann auch direkt wieder auf die Familie bezogen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte ja nicht, das wird ja auch alles immer wieder ganz verdreht. Ja, ich gehe mal davon aus, dass deine Familie nichts dagegen hat, wenn du einen deutschen Freund hast. Nichts dagegen, aber es wäre schon schwierig, glaube ich. Ach, wäre doch auch schwierig. Ja, schon. Sogar bei euch. Ja. Warum? Schon. Ja, also ich, mein Papa lebt jetzt hier in Deutschland und ein Bruder von ihm, sonst lebt der Rest meiner Familie, also in meiner Heimat. Mhm. Und das dann dieser Familie irgendwie zu erklären oder einen deutschen Mann in diese Kultur zu bringen, wäre einfach total schwierig. Mhm. Wobei ich das genauso rassistisch finde, von Seiten der Ausländer, uns Deutschen gegenüber, wie umgekehrt, wenn deutsche Eltern sich irgendwie darüber aufregen, dass ein Mädel einen Türken mit nach Hause bringt. Ja, das ist beides Rassismus. Das ist richtig. Beide Seiten sollten eigentlich sagen, okay, ihr seid meine Kinder, ihr seid unsere Kinder, macht, was ihr wollt, Hauptsache ihr seid glücklich. Ja, das ist leider noch ein bisschen, glaube ich, rückständiger. Ja. Aus der Hinsicht, ja. Wahrscheinlich dauert das dann noch eine Generation. Wenn du mal Kinder hast, dann wird das ganz glatt sein. Gibt es etwas, was du hier an uns Deutschen und in Deutschland besonders magst? Ja, also ich wurde hier immer eigentlich relativ offen aufgenommen. Nur am Anfang ist es immer ein bisschen schwierig gewesen. Ansonsten fand ich es immer sehr schön, dass ich so ungezwungen sein konnte mit meinen deutschen Freundinnen. Also ich konnte mich gehen lassen, ich konnte sagen, was ich will, was ich denke, was ich möchte auch vom Leben, was ich dann zum Beispiel bei anderen Ausländern dann halt, was ich dann halt da zurückgelassen habe. Also man konnte immer sehr offen mit den Deutschen sein, das fand ich sehr schön. Bist du anders gefragt, wie strenggläubig bist du? Ja, also ich bin sehr gläubig, aber ich reduziere das nicht auf diese ganzen Oberflächlichkeiten, wie zum Beispiel, dass man jetzt zum Beispiel nicht trinken darf oder nicht ausgehen darf oder dass eine Frau irgendwie so eine Stellung, eine untergeordnete Stellung hätte. Aber das liegt halt auch, glaube ich, einfach mit der Erziehung mit meinen Eltern zusammen. Die haben mich nie wirklich so religiös erzogen. Also ich glaube an Gott. Das heißt, du trinkst auch mal, wenn du Lust hast, ein Gläschen Wein oder ein Glas Bier. Aber das wissen auch meine Eltern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja, solange es in Grenzen ist, ist das in Ordnung. Ja. Was hältst du? Ich hatte am Mittwoch ja eine junge Dame hier in der Sendung, die eine junge Frau, die, ja. Die ist Deutsche und ist konvertiert zum Islam und ja. ist Kopftuchträgerin. Was hältst du von den Mädels, die Kopftücher tragen? Das finde ich total traurig. Traurig? Also ich finde das sehr, sehr traurig, weil eine Religion, wenn man das darauf bezieht, dass Gott eben die Welt geschaffen hat, finde ich, sollte man auch ein positives Menschenbild haben. Und wenn man jetzt an die Sache so rangeht, dass man sich bedeckt, damit man sich vor fremden Blicken schützt oder Blicken Männer schützt, dann heißt das ja oder impliziert das ja in dem Moment, dass der Mensch ein negatives Wesen ist, dass man immer vom Schlechten ausgehen muss, dass man sich vor ihm schützen muss. Und das, finde ich, widerspricht einer Religion eigentlich. Und auch wenn man den Koran wirklich richtig auslegt, steht da nicht drin, dass eine Frau sich zu bedecken hat. Das steht da nicht drin. Man soll dem nachahmen, wie Mohammeds Frauen gelebt haben. Die haben sich vor den fremden Blicken anderer Männer geschützt, indem sie halt ein Kopftuch getragen haben. Aber das waren ja ganz andere Umstände vor tausend Jahren. Und eben eine ganz andere Zeit und ganz auch andere gesellschaftliche Umstände, wie du sagst. Ja. Rase. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke fürs Zuhören. Schön, dass ich mal mit euch reden durfte. Wünsche dir alles Gute weiter in Deutschland und vor allen Dingen viel Erfolg bei deinem Studium. Ja, danke schön. Alles Gute. Ja, dir tschüss, auch. Tschüss, danke schön. Tschüss. Tschüss. Ja. 0800 220 50 50. Das ist unsere Nummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Zwischendurch unser Thema für nächste Woche. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema: Dafür würde ich alles geben. Ich möchte gerne mit Leuten reden, ja, die einen ganz starken Wunsch haben, für den sie alles tun würden. Zum Beispiel jemanden vielleicht hinter Gitter zu bringen, gesund zu werden, das eigene Kind zu retten oder unter Umständen auch einen ganz absurden Traum zu verwirklichen, wie immer dieser Traum auch aussieht. Also das ist unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Dafür würde ich alles geben. Sagt ihr sowas? Gibt es so einen starken Wunsch in eurem Leben, dass ihr der Auffassung seid, fast alles würde ich dafür geben, alles würde ich dafür geben, um dieses zu erreichen? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, dann meldet euch am besten schon mal an per Mail unter domian@wdr.de. So, freie Themennacht. Hier ist Dano und Dano ist 33. Guten Morgen, Dano. Hallo, morgen. Ach, eine Frau. Ja, genau. Eine Frau. Ja. Dano, um was geht's bei dir? Ich habe letzte Woche Mittwoch eine Totgeburt gehabt. Mittwoch war das und heute war die Beerdigung. Ja, in welchem Monat? In der 39. Woche plus 5 Tage. 39. Woche ist, sag mal, die Monat. 3 Tage vor dem Entbindungstermin. 3 Tage vor dem Entbindungstermin. 3 Tage vor dem Entbindungstermin. Wie ist das passiert? Und warum ist das passiert? Ja, das wissen wir auch nicht genau. Also es war, die ganze Schwangerschaft war komplett in Ordnung. Also bis auf Eisenwerte waren mal nicht in Ordnung, aber sonst im Großen und Ganzen, also es war komplett alles in Ordnung. Mhm. Und ich war dann halt eine Woche vorher, war ich halt bei der Frauenärztin und sie sagte mir dann halt, dass mein Fruchtwasser nicht, also dass ich ein bisschen weniger Fruchtwasser hätte. Und da habe ich sie ganz normal gefragt, ob das halt schlimm wäre oder so. Da hat sie gesagt, nein, das wäre eigentlich ganz normal. Das hätten mehrere Frauen kurz vor Schluss. Mhm. Ja, und dann sollte ich halt eine Woche später nochmal wiederkommen zum CTG und dann waren natürlich die Ärztinnen nicht mehr da. Und dann sollten wir sofort dann halt ins Krankenhaus fahren und dann haben wir natürlich gehofft, mein Partner und ich, dass das Kind halt doch noch lebt und dass sie uns dann halt was anderes sagen, aber die haben das dann halt auch bestätigt, dass die Herzdünne nicht da sind. Ja, und dann wurde das Kind halt eingeleitet und sofort wurde das gemacht. Wurde sofort vor Ort da im Krankenhaus gemacht, ja. Als man dir das gesagt hat, dass da keine Herztöne sind und definitiv keine Herztöne mehr. Ja, also wir haben das ja auch am CTG, Was hast du da empfunden? Ja, das ist das Schlimmste, was mir passiert ist. Also ich habe einen 10-jährigen Sohn schon, also auch mit meinem Partner jetzt. Aber das ist wirklich das Schlimmste, was einem passieren kann, ne? Mhm. Dann wurde die Geburt eingeleitet. Wurde eingeleitet von 12 Uhr mittags mittwochs und donnerstags morgens war die dann um 5:05 ist sie dann gekommen. So lange hat es gedauert? Ja, hat so lange gedauert. Und halt, ich hatte überhaupt keinen Tropfen Fruchtwasser dabei. Was ist das für ein Gefühl, wenn man so lange in den Wehen liegt und so lange quasi auf das Kind warten muss und weiß, dass dieses Kind tot sein wird? Ja, das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also ich wollte eigentlich, dass das sofort wieder rauskommt. Also dass das sofort eigentlich rausgeholt wird, ne? Mhm. Weil das halt nichts Schönes, ne? Und ich stelle mir das als Mann und soweit man sich als Mann überhaupt da rein denken kann, ich stelle mir das ausgesprochen quälend vor. Ja, das ist wirklich quälend. Also ich habe alles zugleich eigentlich gehabt. Ich hatte Kopfschmerzen, übel Gefühl, also ich hatte alles gleichzeitig eigentlich. Also man kann es gar nicht beschreiben, wie man sich da fühlt. Mhm. Als das Kind dann geboren wurde und auf der Welt war, ja. Hast du es sofort gesehen? Ja, ich habe es sofort gesehen. Ich wollte es aber auch gerne sofort halten. Wie sah es aus? Also sie sah eigentlich sehr schön aus. Weiß man denn heute, warum es dazu gekommen ist? Zu der Totgeburt? Ja, warum das Kind gestorben ist. Nee, das weiß ich noch nicht, weil die Plazenta wurde eingeschickt jetzt nach Berlin hin und das ist ja jetzt noch ganz frisch. Mhm. Also die haben so gesagt, 2 Monate ungefähr dauert das, so. Ne, bis ich das Ergebnis dann raus habe. Aber sie haben schon sofort gesagt, also meistens zu 99% kommt da nichts bei raus. Also meistens sagen die dann, dass es halt durch einen natürlichen Tod gestorben ist. Ne? Ja. Und das kann man aufgrund der Plazenta, kann man das herausbekommen? Anscheinend wohl. Also ich habe mich da vorher, ich habe zwar auch zwei Leute, die ich jetzt kenne, denen das genauso passiert ist. Einmal vor 10 Jahren ungefähr, 11, und einmal jetzt vor 1,5 Jahren ist das auch jemandem passiert. Mhm. Aber da habe ich jetzt auch nie nachgehakt. Ne? Man macht das ja auch anstandsmäßig nicht. Ne? Aber dass mir das jetzt auch passiert ist, das hätte ich auch nie gedacht. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Wie lange hast du das tote Kind da noch im Arm behalten? Also wir, so eine Stunde, glaube ich, habe ich das schon im Arm eigentlich gehabt. Und dann konnte ich das ja auch immer wieder sehen. Ne? Wenn ich wollte, konnte ich dann immer nach oben gehen in den Raum, wo sie lag und konnte sie mir auch angucken. Also die wurde ganz normal angezogen und in so ein Körbchen reingelegt. Mhm. Aber das ist schon schwer, sage ich, für so eine Mutter. Ne? Natürlich, natürlich. Ja. Natürlich. Jetzt ist das, ein Mädchen war das. Ja. Jetzt ist das Mädchen ganz normal beerdigt worden. Ja, auch heute. Wie war das heute? Wie habt ihr das gemacht? Also es wurde eigentlich sehr schön gemacht. Also wir hatten ein Beerdigungsinstitut beauftragt und also die haben das eigentlich sehr schön gemacht. Also sie hatte einen weißen Sarg und ich wollte natürlich auch nicht, dass sie das nochmal öffnen heute, weil ich hatte sie eigentlich jetzt schön in Erinnerung. Ja, ja. Ne, und ich wollte halt heute nicht mehr reingucken. Ja, und die ganze Familie war mit dabei und also die haben das schon sehr schön gemacht, dann mit Musik und alles, aber ja, also ich habe vorher noch nie eine Beerdigung mitgemacht, also ich war noch nie auf einer Beerdigung und dann, wenn man dann sein eigenes Kind beerdigen muss, ist das schon schlimm. Das ist sehr schlimm, ja, das ist in der Tat sehr schlimm. Du sagst, ihr habt Musik gespielt, was für Musik habt ihr gespielt? Also wir haben einmal eine CD laufen lassen von Xavier Naidoo, Abschied nehmen und Orgelmusik haben wir auch gehabt mit Liedern. Ne? Du sagst, ihr habt schon ein Kind, das 10 Jahre alt ist. Ja. Wie hat denn, ist das ein Junge? Ja. Ja. Wie hat der Junge jetzt dieses Unglück aufgefasst? Also er ist eigentlich sehr stark auch, so wie ich eigentlich auch. Ich bin eigentlich auch ein sehr starker Mensch. Und wir haben ihn, er hat sie noch nicht gesehen. Ne? Ich wusste nicht, wie er das aufnimmt. Mhm. Ich hatte ihn gefragt, also an dem Mittwochmorgen bin ich ja nachts hier aufgestanden, weil ich habe so Atemnot gekriegt. Ich meine, das Wetter war ja auch sehr, also es war ja sehr warm auch und ich bin dann um 3:30 ungefähr nachts aufgestanden und ich hatte so Atemnot irgendwie. Also ich habe gedacht, ich ersticke irgendwie und ich denke, dass das Kind da wo gestorben sein wird oder so. Und dann habe ich morgens halt meinen Sohn dann ganz normal wach gemacht zur Schule und habe dann auch gesagt, Nico, weil ich habe gedacht, das würde gleich losgehen irgendwie. Und dann habe ich ihm halt nur gesagt, Nico, wenn wir in der Schule anrufen, dann fährst du mit dem Fahrrad zur Oma, dann kriegen wir, dann kommt die Julia, ne? Und da hat er sich auch schon gefreut und alles, ja, und dann war das auch so. Dann hatten wir natürlich in der Schule auch Bescheid gesagt, dass er dann halt losfährt. Und ja, und dann hatte er sich natürlich gefreut und meine Mutter wusste jetzt auch Bescheid, aber sie hat ihm jetzt noch nichts gesagt, weil sie uns das überlassen wollte. Und dann hatte ich ihn halt irgendwie um 6 Uhr abends angerufen, na, hab dann mit ihm gesprochen und dann habe ich auch gesagt, dass die Julia nicht mit nach Hause kommt. Da hat er natürlich gefragt, warum. Da habe ich gesagt, ja, weil Julia, die ist krank gewesen und die kommt nicht mit nach Hause, die bleibt dann hier und die ist gestorben. Ja. Ne? Und dann hat er das eigentlich sehr locker aufgenommen im ersten Moment. Also ich glaube, der hat das gar nicht so richtig verstanden, glaube ich. Ja, ja. Und, wie war das heute auf der Beerdigung für ihn? Der war heute nicht mit. Der war nicht mit? Nein, er hatte wohl gestern gesagt, dass er erst mitkommen wollte. Und dann heute Morgen hat er dann gesagt, ob er denn mit muss. Ne, weil wir haben ihn auch gesagt, dass wenn er traurig ist, dass er dann auch ruhig weinen darf. Ne? Mhm. Das ist ja auch nichts Schlimmes, haben wir gesagt, weil wir werden auch traurig sein, haben wir ihn halt gesagt. Mhm. Aber ihm war das halt nicht so, also er wollte das dann doch nicht. Bedauerst du das, dass dein Sohn nicht dabei war? Nein, ja. Ich habe ehrlich gesagt Angst gehabt, dass er dadurch einen Knacks kriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Weil er hat das jetzt eigentlich so gut aufgenommen. Er hat zu meiner Mutter wohl gesagt, er ist froh, dass er die Kleine jetzt noch nicht gesehen hat, weil das wäre sonst schwer für ihn gewesen. Ne? Mhm. Und auf jeden Fall ist es natürlich für dich und für euch und deinen Partner ist es natürlich eine Katastrophe. Ja, wenn so klar. Etwas passiert ist, gibt's gar keine Frage. Nein, auf jeden Fall. Und ich habe es ja gerade gemerkt, dass es dir sehr schlecht geht. Möchte dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, Danu. Ja. Und vielleicht auch noch einen Tipp. Da können wir dir gleich auch die Adressen oder Anlaufstellen geben. Hm. Es gibt so eine bundesweite Vereinigung, die heißt Verweis der Eltern. Hm. Schon mal von gehört? Nee, habe ich nicht. Das sind Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, die ihr Kind verloren haben, egal aus welchen Gründen. Ja. Ich habe hier in dieser Sendung sehr viel Gutes von diesen Gruppen schon gehört. Ja. Vielleicht wäre es ja auch ist es ja auch eine Möglichkeit für euch, mal Kontakt dort aufzunehmen und mal das Gespräch da zu suchen. Ja. Gut, dann werden wir dir gleich die entsprechenden Anlaufstellen geben und ich bitte dich jetzt aufzulegen, Danu, und meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich gleich zurück. Okay. Alles Gute dir und deiner Familie. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. 1.32 Uhr haben wir und 35 Sekunden und hier ist Manuela. Manuela ist 55. Manuela, hallo. Hallo Domian. Hallo Manuela. Weswegen rufst du an? Weil ich ein riesengroßes Problem habe. Was ist das? Ich bin dieses Jahr noch, kann man bald sagen, 32 Jahre verheiratet und lebe damit, dass mein Mann circa 2 Jahre schon eine Freundin hat. Das weißt du? Ich weiß das, ja. Ich habe das durch Zufall entdeckt, dass er in seinem Handy eine SMS geschrieben hat und die war ziemlich lang und ich fragte dann, was er macht, an wen die geht und das geht dich nichts an. Und dann ging das schon so los und dann wird man natürlich hellhörig, feinfühlig und für viele Dinge auch, was alles danach kam. Und die Freundin ist halb so alt wie er. Er ist wie alt? Er ist 60. Sie ist 30? Ja, ja. Hat er es denn eingestanden mittlerweile? Nie. Jetzt schon, aber es hat sehr, sehr lange gedauert. Mhm. Und ja klar, man könnte jetzt sagen, warum machst du das fast 2 Jahre mit? Das ist bei mir, ich kann das nicht einfach so aus meinem Herzen reißen. Mhm. Bei mir ist nach wie vor die Liebe da. Mhm. Eingestanden hat er es jetzt seit wann? Ja, notgedrungen hat er es zugegeben, weil ich immer wieder gelöchert habe und so ganz konkret die letzten Monate, kann man sagen. Habt ihr Kinder? Nein, nein. Wie oft geht er denn zu dieser Freundin? Das weiß ich nicht. Er streitet es ja immer ab. Ich krieg's immer durch Kleinigkeiten mit. Durch Zufälle bekomme ich das raus, wenn er dann abends später kommt und er war noch da und da und dann bekomme ich einen Anruf und dann merke ich, er war gar nicht mehr da. Er war viel früher weg und dann irgendwann war er mal so genervt, dass er gesagt hat, ich kann mich treffen mit wem ich will und dann habe ich irgendwann mal gesagt, hör mal, das geht nicht. Ich geh kaputt. Ja. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich langsam daran zerbreche. Ja. Hat er denn von sich aus das so gestanden, dass die 30 Jahre jünger ist? Oder hast du das auch rausgekriegt? Nee, das hat er von Anfang an gesagt. Das hat er von Anfang an dann gesagt? Ja, ganz schlimm war auch, dass er dann praktisch dann auch so zugegeben hat, sagt er, ich hab's nicht drauf angelegt, ich hab's nicht gewollt, es ist mir passiert. Das glaube ich ihm sogar. Mhm. Die Schuld in Person, so wie er da gestanden hatte. Ja. Ich habe mich verliebt. Mir wurde der Boden unter den Füßen weggerissen. Sagte er. Er hat gesagt, er hat sich verliebt, mhm. Ja. Weißt du was über diese Frau, etwas Näheres? Oder kennst du sie gar? Ja, leider aus dem Handy. Aus dem Handy? Ich kenne sie nicht persönlich. Nicht persönlich? Nein, ich kenne sie aus dem Handy, per Video, per Bilder. Ach so. Und du weißt doch nicht, wo die wohnt, ob die bei euch in der Nähe wohnt. Nein. Ja, nicht so 25 Kilometer ungefähr. Mhm. Aber es ist kein Problem. Und ich weiß mittlerweile, dass er sich sehr oft mit ihr trifft. Und ich wollte gerade sagen, du musst doch jedes Mal auf der Hut sein, oder was heißt auf der Hut, in sehr angespannter Stimmung, wenn er mal später kommt oder länger wegbleibt. Auch oder. So. Er muss noch nicht mal später kommen. Er hat auch Möglichkeiten tagsüber. Ich merke nur mittlerweile, ich habe so einen Punkt erreicht, ich kann einfach nicht mehr. Wie sieht denn euer Eheleben noch aus? Ja, das ging einigermaßen noch, aber in letzter Zeit war auch viel Streit und weil es in mir so brodelt. Mhm. Schlaft ihr denn noch miteinander? Das hatten wir mal, aber auch nicht mehr so wie früher. Mhm. So, jetzt ist es ausgesprochen. Ja. Du weißt es, er weiß, dass du es weißt. Ja. Und er lässt es einfach so weiterlaufen. Ja. Hast du denn zu ihm irgendetwas gesagt? Hier, pass mal auf. Ja. Das kann ich so nicht lange ertragen. Ja. Wie hat er darauf reagiert? Er hat nur gesagt, warum kann ich denn nicht zwei Frauen lieben? Ach so. Ja. Na super. Ja. Wenn du ihm gesagt hättest, warum kann ich nicht zwei Männer lieben? Ja. Was hätte er da geantwortet? Das Beispiel hatte ich genannt. Mhm. Ja. Und ich weiß langsam mir keinen Rat mehr. Ich habe mich zurückgezogen in den zwei Jahren. Weißt Freundschaften du sind draufgegangen dabei. Mhm. Und also du ziehst dich in dich zurück? Bin schon. Und wirst immer trauriger? Ja. Das heißt, aufgrund dessen, was er gesagt hat, das ist eine wirkliche Liebesbeziehung, nicht nur eine Sexbeziehung, die er da hat. Er sagt Sex gar nicht. Sex gar nicht? Nein, er sagt ja immer, aber er behauptet immer was, um mich zu schonen. Mhm. Er sagt, das ist nur Freundschaft. Was Quatsch ist. Ja, das ist Quatsch. Nee, das glaube ich auch nicht. Jetzt ist ja wirklich die Frage, Manuela. Ja. Zwei Jahre läuft das jetzt schon wahrscheinlich. Du weißt es definitiv seit einiger Zeit genau. Ja. Da muss man ja irgendwann eine Konsequenz ziehen. Ich kann es nicht. Warum nicht? Ich kann es mir nicht vorstellen. Da frage ich mich dann nur, wie sehr du noch leiden musst, um vielleicht dir das vorstellen zu können. Ich weiß. Ich sag mir das so oft denke ich darüber nach. Ich kann den Schritt nicht gehen. Und er will einfach auch nicht. Er sagt, er wird mich nie verlassen. Aber er will sie auch nicht aufgeben. Mhm. Naja, deswegen müsstest du die handelnde Person sein. Ja, ich weiß. Vielleicht macht er auch Dinge oder lässt in seinem Handy Nachrichten, damit ich sie sehe, damit ich vielleicht den Schritt unternehme. Vielleicht will er das. Vielleicht das sogar mache. Das. Vielleicht sogar das. Weil er es nicht schafft. Richtig. Aber ich schaffe es recht nicht. Hast du Angst vor dem Alleine-Sein? Ja. Hm. Auch, ja. Bist du noch berufstätig? Nein, im Moment nicht. Finanziell aber könntest du alleine überstehen? Ich weiß nicht. Wie ist dein Mann, wie steht er da finanziell? Selbstständig. So. Also ganz gut? Ja, man kommt, sagen wir mal so, man kommt über die Runde. Okay, also. Ne, ist jetzt nicht hier das große Einkommen oder so. Aber sagen wir mal, das könnte man lösen. Ja. Das ist nicht das Problem, nee, das Finanzielle. Nee. Nein, das überhaupt ist das nicht. Nee, Grundsätzliche, nee. Das Problem. Nee. Ah, oh, Manuela, das ist so schmerzhaft, finde ich, für dich. Ja. Und ich finde auch so schmerzhaft seine Einstellung und so ungeheuerlich eigentlich, nach 32 ja. Jahren einer Ehefrau zu ja. sagen, ich liebe zwei Frauen. Ja. Das kann man sagen, wenn man jung ist irgendwie. Ja. Aber man hat ja auch Verantwortung, wenn man so lange mit jemandem zusammen war, dass er nicht den Hintern hochkriegt und nicht so viel Arsch in der Hose hat, sein Leben klar zu regeln. Ja, und da meine Vermutung ist ja auch, dass das eventuell er doch mehr dahin gezogen ist, als bei mir bleiben mhm. zu wollen. Und das ist auch noch so ein Problem. Also Manuela, ich kann dir nur so von außen was Objektives sagen, meine Meinung. Ich ja. glaube, dass man so nicht auf Dauer leben kann, weil man seelisch, psychisch vor die Hunde geht. Also du mhm. gehst vor die Hunde. Bin ich schon. Ja, du bist schon dabei. Ich mhm. glaube, dass das nicht geht und dass die Vorstellung zwar mit Angst und Schrecken verbunden ist, ein ganz neues Leben zu beginnen, aber manchmal hilft nur eine Radikallösung, um nochmal ja. einen guten Neuanfang zu schaffen. Ich rate dir dringend, weil du so angeschlagen bist und auch offensichtlich so wenig Kraft hast, dir Beistand zu holen für vielleicht auch für diese Entscheidung. Von außen in Form einer Beratung, eines Therapeuten, wie auch ja. immer. Du kannst natürlich, das kann jetzt noch die nächsten 4, 5, 6, 8, 9 Jahre so gehen. Ja. Aber dann bist du irgendwann in der Nervenklinik. Ja. Ich sag's mal so ganz krass. Ja, nee, stimmt. Ist so. Tu was. Du bist erst 55. Ja. Das ist noch ein gutes Alter, wo man auch nochmal ein neues Leben beginnen kann. Wenn es auch hart ist, vielleicht am Anfang. Vielleicht sogar würde, oder ich will anders fragen. Ist es einfach deine Angst vor Veränderung, Angst vor Alleinsein, die dich so beutelt? Oder jetzt ganz ehrlich, ganz ehrlich, oder ist es noch eine tiefe Liebe zu deinem Mann? Ja. Tiefe Liebe. Ja. Das macht das Ganze besonders tragisch. Ja. Verstehe. Es kann ja vielleicht sogar sein, wenn er merkt, dass du es ernst meinst, das ist so eine kleine Hoffnung, ja. dass er dann wachgerüttelt wird, was er da tut. Ja, und ich habe die Befürchtung, dass er vielleicht sogar nur darauf wartet, dass ich den Schritt tue. Ja, wie du gerade gesagt hast, das kann natürlich auch sein, ja. Aber weißt du, Manuela, wenn es so wäre, sagt es ja so viel aus über sein Inneres. Ja. Das heißt, ich will dich jetzt nicht quälen, aber ich sag das so, der will dich dann nicht mehr. Ja. So, jetzt rufen wir dich zurück. Das heißt, die Magdalena ruft dich zurück. Mhm. Und wir geben dir so ein paar Sachen an die Hand, wo du dir Hilfe holen könntest zum Stabilisieren, zum Hilfe holen. Ja. Ja? Mhm. Liebe Manuela, bitte auflegen, wir melden uns gleich. Okay. Alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Domian. Tschüss. Ich gucke fast jeden Abend deine Sendung. Ich habe das erste Mal angerufen und komme direkt durch, wenn ich Hilfe brauche. Ich wünsche dir viel Kraft. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Und hier ist die Petra. Die Petra ist 47. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen, Petra. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, ich habe 1991 einen Marokkaner geheiratet. 1991. Ein Marokkaner. Ein Marokkaner. Daraus aus der Ehe geht ein 20-jähriger Sohn hervor. Mhm. Der Mann hat mich sexuell missbraucht. Wer? Der Ehemann? Der Ehemann. Hat dich sexuell missbraucht? Hat mich alle 4, 5 Tage geschlagen. Also er hat dich vergewaltigt? Vergewaltigt. Selbst noch nach der Scheidung. Er hat... Moment mal, es geht ein 20-jähriger Sohn daraus hervor. Wie lange warst du denn mit diesem Mann zusammen? Ich war mit diesem Mann von 91 bis 2003. bis 2003. Ja. Und ab wann wurde er gewalttätig? Von dem ersten Amt der Eheschließung. Direkt von Anfang an? Ja. Und dann bist du dennoch 12 Jahre mit dem zusammengeblieben? Ja. Ist dein Sohn ein Kind aus einer Vergewaltigung? Nein. Ich hatte ihn kennengelernt, die rosa-rote Brille auf. Er hat mich kaputt gemacht. Nun hat er dich 2003, hat er dich verlassen oder hast du ihn verlassen? Ich habe ihn verlassen. Und jetzt haben wir 2012. Und es beschäftigt dich immer noch so sehr. Ich kann keine Wärme zulassen. Was genau hat er mit dir gemacht, dieser Mann? Dieser Mann hat mich so misshandelt, dass er mir sogar eine brennende Zigarette ins Bett geschmissen hat. Sagst du es bitte ein bisschen deutlicher? Eine brennende Zigarette in mein Bett geschmissen hat, an mein Fußende. Hm. Wo ich mit meinen Kindern in den Ehebett lag. Gibt es mehrere Kinder? Es gibt 4 Kinder. 4 Kinder, aus anderen Beziehungen? Was, ja. Und du lagst mit diesen Kindern im Bett und er hat eine brennende Zigarette in das Bett? Er wollte, dass ich wieder aufstehe, zu ihm wieder in die Wohnstube komme, da er ich meine ehelichen Pflichten nachkommen sollte. Und ich wollte aber nicht, bin auch ein bisschen eingeschlafen, weil... Ich habe das eine Kind und das andere Kind haben 1 Jahr Unterschied in den Alter. Mhm. Und weil ich nicht wieder rausgekommen bin, ist er reingekommen, nachdem er eine halbe Flasche Goldbrand getrunken hatte. Mhm. Und Drogen genommen hat und hat mir die brennende Zigarette ins Bett geschmissen. Was ist dann passiert? Daraufhin habe ich die Nachbarin gerufen, der ihr Mann hat alles gelöscht. Es hat richtig gebrannt. Keine Feuer mehr brauchte. Es hat gebrannt. Bist du auch verbrannt worden? Meine Füße, die Zehen unten drunter. Und die Kinder? Die Kinder haben keinen Schaden genommen, nur den Schreck. Aber er hat auch vor den Kindern keinen Halt genommen. Hat auch die Kinder geschlagen. Diese Geschichte mit dem Brennen, mit der Zigarettekippe ins Bett, in welchem Jahr war das? Das war 1993. 2 Jahre nach der Ehe? Ja. Da war euer gemeinsames Kind 2 Jahre alt? Ja. Oder so ungefähr, wenn's... Der ist Mitte des Jahres geboren. 2 Jahre davor. In diesen Jahren? Wie oft hat er dich vergewaltigt? Kannst du nicht mehr zählen? Wie hat er das denn gemacht? Ich habe sie zuerst gekriegt. Bitte? Die Zähne rausgeschlagen bekommen. Er hat mich gezwungen, die Hände auf dem Rücken festgemacht. Ich konnte mich gegen ihn überhaupt nicht wehren. Meine Seele war so kaputt. Ich war ihn hörig. Der hat dir die Zähne rausgeschlagen. Ja. Hat dich gefesselt und dann immer vergewaltigt. Ja. Und das über Jahre. Das ist von 1991 angegangen bis 2004. Da waren wir 2004 schon geschieden. Nun waren da ja vier Kinder. Diese 4 Kinder haben doch irgendwas... Haben alles erlebt. Die haben auch diese Vergewaltigung miterlebt? Ja. Die haben das gesehen? In im Nachbarzimmer gewesen und er hat abgeschlossen. Aber sie haben mitbekommen, dass da was ganz Schlimmes passiert. Ja. Sie haben ihn angefleht, er möge die Mutti bitte in Ruhe lassen. Ich hab dadurch, meine ganze Seele ist kaputt. Hast du es damals in dieser Zeit mal versucht, von ihm wegzukommen? 1997. Aber da hat er mich zurückgeholt. Er würde sich bessern. Das wusste ich aber nicht, dass er Koks nimmt. Ich habe nicht verstanden, ja. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er sich voll Koks pumpt. Voll Kokain. Hm. Ja. Hm. Alkohol. Dann? Kokain. Hm. Alles, was auf den illegalen Markt war, hat er sich hineingegeben. Dann wurde er aggressiv und hat dann diese ganzen Sachen mit mir veranstaltet. Ich hatte eine Lampe, die hat wie so ein Telefonkabel gehabt. Das konnte man nach unten ziehen. Und da war aber keine Birne drin. Und da ich an diesem Abend nasse Haare hatte, hat er mich unter Strom gesetzt. Er hat dich unter Strom gesetzt. Zur Strafe. Dass meine Mutter ihn ins Gesicht schlagen musste, damit er von mir abließ. Selbst wenn ich auf dem Fußboden lag, hat er mich mit seinen Stahlwestenstiefeln noch auf mich eingetreten. Und was, egal wohin. Meine Rippen sind kaputt. Meine Kniescheiben sind kaputt. Alles war angebrochen, verstaucht. Petra, als du dich 2003, 2004 von dem getrennt hast, wie hat der denn darauf reagiert, als du dann gehen wolltest? Das war 2001, hat er eine zweite Frau aus Marokko geheiratet, die er nach Deutschland geholt hat. Und von da an hat er von mir abgelassen. Hast du diesen Mann je angezeigt? Ich habe insgesamt 43 Anzeigen und immer wieder zurückgenommen. Und immer wieder zurückgenommen. Das heißt, dieser Mann hat nie aufgrund seiner Gewalttätigkeiten und seiner Taten vor Gericht gestanden. Nein, nur immer eine Nacht in der Polizeiwache geschlafen. Hast du heute mit dem noch Kontakt? Das ist das Problem. Er nimmt immer wieder Kontakt zu uns auf. Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Das letzte Mal habe ich ihn gesehen, das war im Oktober vergangenes Jahres. Hat er dich da... Und da telefoniert er. Im Dezember rief er uns am Heiligen Abend an, dass der Opa in Marokko gestorben ist. Aber so kalt hat er das seinen Sohn rübergebracht. Jetzt habe ich nicht verstanden, das letzte. Der Opa ist gestorben und dann? Der Opa ist gestorben am 24. Dezember vergangenes Jahres. Ja. Und ihr so? Da rief er uns an. Ja, das habe ich verstanden. Und dann das andere nicht? Er war so kalt. Einfach nur gesagt, der Opa ist tot. Seitdem ihr getrennt seid? Seitdem wir getrennt sind. Hat er dich da auch nochmal geschlagen? Ja, 2004, und da hat er mich am 30. Mai 2004 noch einmal sexuell missbraucht. Petra. Was ist das für eine Geschichte? Ich habe von da an alleine gelebt. Ich konnte keinen Mann an mich lassen, die durften mir nicht mal mehr die Hand geben. Und heute? Ich habe aufgehört zu essen. Nur Rohkost, wenn überhaupt, dann hatte ich 49 Kilo. Dann hatte ich vor 3 Jahren einen jungen Mann kennengelernt. Der stammt aus einer Großstadt in Niedersachsen. Der Mann ist so lieb. Der bringt mir all seine Liebe, will er mir vermitteln. Mit diesem Mann bist du zusammen? Ja. Ja. Und dieser Mann tut dir gut? Der tut mir gut, aber jede Berührung ist für mich, als ob ich schreck zusammen. Weil ich Angst habe, es passiert wieder. Kannst du denn, oder hast du überhaupt schon mal mit diesem neuen Freund geschlafen? Ich kann es zählen an beiden Händen. Und das macht dir, du machst es ihm zuliebe wahrscheinlich? Nein, er nimmt mich nicht. Er versucht es auf liebevolle Art. Mit Zärtlichkeit. So, Petra. Aber ich bin halt so verbohrt, dass ich manchmal die Wut, die in mir steckt, an ihn auslasse. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte mit Du möchtest mit ihm, mit diesem Mann glücklich werden. Ich liebe diesen Mann über alles. Das bedeutet, dass du für dich etwas tun musst. Du musst absolut, absolut dringend in eine Therapie gehen. Du brauchst absolut dringend Hilfe. Von einem mir heute jemand gesagt. Ja. Weil ich ja jetzt auch anfange und schneide mich mit Rasierklingen. Bitte? Ich schneide mich in den Intimbereich mit Rasierklingen. Ja, damit all das nicht weiter passiert. Du hast noch nie, du warst noch nie bei einem Psychotherapeuten, bei einem Arzt. Nein. Nein. Ich habe alles in mich reingegeben. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo das aufhören muss, Petra. Das musst du tun für dich selbst und das musst du tun auch für deinen Freund und dass du eine gute Beziehung mit deinem Freund hinbekommst. Man möchte, dass ich von Raum, wo ich hier lebe, dass ich nach Niedersachsen mitkomme, um all das zu vergessen. Petra, ich möchte jetzt dieses Gespräch hier auf dem Sender abbrechen. Ich sage dir aber an dieser Stelle auch nochmal, erstmal, dass mir das unfassbar leid tut, was du für einen... Ich möchte nicht alle muslimischen Männer unter einen Dach scheren. Nein, nein. Aber ich glaube, ich habe den Teufel gehabt. Ja. Du brauchst ganz dringend Hilfe. Du brauchst ganz dringend fachmännische Hilfe. Ich kenne keinen Nachtschlaf mehr. So, und wir werden dir jetzt erklären, wie du das machst, wo du es machst und wie du es am besten einfädelst. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von der Magdalena, das ist meine Psychologin hier heute Nacht im Hintergrund, die ruft dich gleich an, okay? Ich habe eine Bitte an Sie. Mhm. Könnte ich auch noch eine Autogramm von Ihnen erhalten? Na klar, na klar. Dann sagst du gleich meiner Psychologin. Ich sehe euch jede Nacht. Ja, das mache ich ja, sehr gerne für dich. Ich habe Phobien, in die Stadt zu gehen, in Geschäfte zu gehen. Ist mir völlig klar, dass das alles ganz schlimm ist, Petra. Du legst bitte auf und wir melden uns jetzt bei dir, okay? Ja, danke schön. Alles Gute, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Verena. Verena ist 25. Guten Morgen, Verena. Guten Morgen, Domian. Verena. Ja. Nach dem traurigen Telefonat, was ist dein Thema? Also eigentlich hatte ich nur angerufen wegen dem Thema am Mittwoch. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die Zeit da noch reicht. Ich hatte da über Twitter irgendwie drüber geschrieben. Jetzt möchte ich auch auf dem Weg endlich mal die ganzen Twitterer grüßen. Ich schließe mich natürlich wieder sehr herzlich an. Ja, mach das. So, das Thema ist zwischen den Kulturen. Genau, richtig. Also ich bin halb Jamaikanerin. Und ich wollte einfach auch mal sagen, dass die schwarzen Männer auch ziemlich rassistisch sind. Ich muss das jetzt irgendwie kurz fassen. Und zwar geht es halt eigentlich darum, dass die schwarzen Männer glauben, dass die mich sozusagen, also dass ich die den weißen Männern vorziehen sollte. Mhm. Zum Beispiel in Clubs oder so. Also Sie verstehen das eher weniger, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem weißen Mann tanze, ja, als jetzt mit einem von ihnen, weil die halt glauben, dass ich aufgrund der Hautfarbe eher sozusagen zu ihnen gehören sollte. Also weil du auch eine dunkle Hautfarbe. Halt Ewigkeiten auf. Du hast auch eine dunkle Hautfarbe. Ja, also halb. Halb. Ja. Genau, also ja, man sieht es ja halt auf jeden Fall an. Ja. Und das ich finde es halt sehr, sehr anstrengend. Das ist allerdings anstrengend. Das ist ja auch verrückt, was es da so für Facetten gibt in Sachen Rassismus. Aber das ist ja eine Form auch von Rassismus, die mit dir da betreiben. Genau, richtig. Und es ist halt einfach so, dass die es nicht so sehen, wenn ich zum Beispiel nicht mit denen tanzen möchte, dann sehen die das nicht so, dass ich gerade einfach vielleicht nicht mit einem Mann tanzen möchte oder so, sondern die sehen es so, ich möchte nicht was mit den schwarzen Männern zu tun haben. Und das ist halt echt... Wie sprechen die denn über weiße Männer? Was sagen die über die? Also die sagen weniger was über die weißen Männer, sondern eher was über mich dann. Ach so. Wegen, ob ich irgendwie denke, ich wäre was Besseres, weil ich ja jetzt nicht ganz dunkle Hautfarbe habe und so weiter. Ja, ah ja, verstehe. Und wie reagierst du darauf? Wie setzt du dich da zur Wehr? Ich bin einfach unglaublich genervt und reagiere auch ab und zu ein bisschen aggressiv. Also sowas geht halt irgendwie gar nicht. Ist wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit, sich da zu wehren dann und dem was entgegenzusetzen. Verena, genau. Ich gucke gerade auf die Uhr, meine Sendung ist gleich rum. Aber war noch ein interessanter Aspekt, den ich so natürlich auch noch nie gehört habe. Danke für deinen Anruf, Grüße sehr an die Twitterer gerne. Und alles Gute dir. Tschüss. Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, ciao. Danke. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Alina Marquis. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder da mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Bis dahin. Ciao.